Diskussion der Kontrollchor. Aber ist es nicht richtig, die Ehre zu stellen über alles? Die vier Agitatoren, nein. Der Kontrollchor. Ändere die Welt, sie braucht es. Mit wem säße der Rechtliche nicht zusammen, dem Recht zu helfen? Welche Medizin schmeckte zu schlecht dem Sterbenden? Welche Niedrigkeit begingest du nicht, um die Niedrigkeit auszutilgen? Könntest du die Welt endlich verändern, wofür wärest du dir zu gut? Wer bist du? Versinke in Schmutz, umarme den Schlechter, aber ändere die Welt, sie braucht es. Lange nicht mehr hören wir euch zu als Urteilende, schon als Lernende. Die vier Agitatoren. Kaum auf der Treppe erkannte der junge Genosse seinen Fehler und stellte uns anheim, ihn über die Grenze zurückzuschicken. Wir sahen klar seine Schwäche, aber wir brauchten ihn noch. Denn er hatte einen großen Anhang in den Jugendverbänden. Und er half uns viel in diesen Tagen, vor den Gewehrläufen der Unternehmer das Netz der Partei zu knüpfen. Sechs, der Fahrrad. Die vier Agitatoren. In dieser Woche nahmen die Verfolgungen außerordentlich zu. Wir hatten nur mehr ein verstecktes Zimmer für die Setzmaschine und die Flugschriften. Aber eines Morgens kam es zu starken Hungerunruhen in der Stadt und auch vom flachen Lande kamen Nachrichten über starke Unruhen. Am Abend des dritten Tages unter Gefahr, unsere Zufluchtsstätte erreichend, trat uns aus der Tür der junge Genosse entgegen. Und es standen Säcke vor dem Haus im Regen. Wir wiederholen das Gespräch. Die drei Agitatoren, was sind das für Säcke? Der junge Genosse, das sind unsere Propagandaschriften. Die drei Agitatoren, was soll mit denen geschehen? Der junge Genosse, ich muss euch etwas mitteilen, die neuen Führer der Arbeitslosen sind heute hierher gekommen und haben mich überzeugt, dass wir sogleich mit der Aktion beginnen müssen. Wir wollen also die Propagandaschriften verteilen und die Kasernen stürmen. Die drei Agitatoren, dann hast du ihnen den falschen Weg gezeigt. Aber nenne uns deine Gründe und versuche, uns zu überzeugen. Der junge Genosse, das Elend wird größer und die Unruhe wächst in der Stadt. Die drei Agitatoren, die Unwissenden, fangen an, ihre Lage zu erkennen. Der junge Genosse, die Arbeitslosen haben unsere Lehre angenommen. Die drei Agitatoren, die Unterdrückten, werden klassenbewusst. Der junge Genosse, sie gehen auf die Straße und wollen die Spinnereien demolieren. Die drei Agitatoren, die Erfahrung der Revolution fehlt ihnen. Unsere Verantwortung wird umso größer. Der junge Genosse, die Arbeitslosen können nicht mehr warten und ich kann auch nicht mehr warten. Es gibt zu viele Elende. Die drei Agitatoren, aber Kämpfer gibt es noch zu wenige. Der junge Genosse, ihre Leiden sind ungeheuerlich. Die drei Agitatoren, es genügt nicht zu leiden. Der junge Genosse, hier bei uns drinnen sind sieben, die im Auftrag der Arbeitslosen zu uns gekommen sind. Hinter ihnen stehen 7000 und sie wissen, das Unglück wächst nicht wie auf der Brust der Aussatz. Die Armut fällt nicht von den Dächern wie der Dachziegel, sondern Unglück und Armut sind Menschenwerk. Der Mangel wird für sie gekocht. Aber ihr Jammern wird verzehrt als Speise. Sie wissen alles. Die drei Agitatoren. Wissen Sie, wie viel Regimenter die Regierung hat? Der junge Genosse, nein. Die drei Agitatoren, dann wissen Sie zu wenig. Wo sind eure Waffen? Der junge Genosse, er zeigt die Hände. Wir werden mit Zähnen und Nägeln kämpfen. Die drei Agitatoren, das reicht nicht aus. Du siehst nur das Elend der Arbeitslosen, aber nicht das Elend der Arbeitenden. Du siehst nur die Stadt, aber nicht die Bauern des flachen Lands. Du siehst die Soldaten nur als Unterdrückende und nicht als unterdrückende Elende in Uniform. Geh also zu den Arbeitslosen, widerrufe deinen Rat, die Kasernen zu stürmen und überzeuge sie, dass sie heute Abend an der Demonstration der Arbeiter aus den Betrieben teilnehmen sollen, und wir werden die unzufriedenen Soldaten zu überzeugen versuchen, dass sie in Uniform ebenfalls mit uns demonstrieren. Der junge Genosse, ich habe die Arbeitslosen daran erinnert, wie oft die Soldaten auf sie geschossen haben. Soll ich ihnen jetzt sagen, dass sie mit Mördern demonstrieren sollen? Die drei Agitatoren, ja. Denn die Soldaten können erkennen, dass es falsch war, auf die Elenden ihrer eigenen Klasse zu schießen. Erinnere dich doch an den klassischen Rat des Genossen Lenin, nicht alle Bauern als Klassenfeinde zu betrachten, sondern die Dorfarmut als Mitkämpfer zu gewinnen. Der junge Genosse, so frage ich, dulden die Klassiker, dass das Elend wartet? Die drei Agitatoren, sie sprechen von Methoden, welche das Elend in seiner Gänze erfassen. Der junge Genosse, dann sind die Klassiker also nicht dafür, dass jedem Elenden gleich und sofort und vor allem geholfen wird. Die drei Agitatoren, nein. Der junge Genosse, dann sind die Klassiker Dreck und ich zerreiße sie, denn der Mensch, der Lebendige, brüllt und sein Elend zerreißt alle Dämme der Leere. Darum mache ich jetzt die Aktion, jetzt und sofort, denn ich brülle und ich zerreiße die Dämme der Leere. Er zerreißt die Schriften. Die drei Agitatoren. Zerreiße sie nicht, wir brauchen sie, jede einzelne. Sieh doch die Wirklichkeit. Deine Revolution ist schnell gemacht und dauert einen Tag und ist morgen abgewürgt. Aber unsere Revolution beginnt morgen, siegt und verändert die Welt. Deine Revolution hört auf, wenn du aufhörst. Wenn du aufgehört hast, geht unsere Revolution weiter. Der junge Genosse, hört, was ich sage. Mit meinen zwei Augen sehe ich, dass das Elend nicht warten kann. Darum widersetze ich mich eurem Beschluss zu warten. Die drei Agitatoren, du hast uns nicht überzeugt. Geh also zu den Arbeitslosen und überzeuge sie, dass sie sich in die Front der Revolution eingliedern müssen. Dazu fordern wir dich jetzt auf im Namen der Partei. Der junge Genosse, wer aber ist die Partei? Sitzt sie in einem Haus mit Telefonen? Sind ihre Gedanken geheim, ihre Entschlüsse unbekannt? Wer ist sie? Die drei Agitatoren, wir sind sie, du und ich und ihr, wir alle. In deinem Anzug steckt sie, Genosse, und denkt in deinem Kopf, wo ich wohne, ist ihr Haus, und wo du angegriffen wirst, da kämpft sie. Zeige uns den Weg, den wir gehen sollen, und wir werden ihn gehen wie du, aber gehe nicht ohne uns den richtigen Weg, ohne uns ist er der falscheste. Trenne dich nicht von uns. Wir können irren und du kannst recht haben, aber trenne dich nicht von uns. Dass der kurze Weg besser ist wie der lange, das leugnet keiner, aber wenn ihn einer weiß und vermag ihn uns nicht zu zeigen, was nützt uns seine Weisheit? Sei weise bei uns, trenne dich nicht von uns. Der junge Genosse, weil ich recht habe, kann ich nicht nachgeben. Mit meinen zwei Augen sehe ich, dass das Elend nicht warten kann. Der Kontrollchor, Lob der Partei. Denn der Einzelne hat zwei Augen, die Partei hat 1000 Augen. Die Partei sieht 7 Staaten, der Einzelne sieht eine Stadt. Der Einzelne hat seine Stunde, aber die Partei hat viele Stunden. Der Einzelne kann vernichtet werden, aber die Partei kann nicht vernichtet werden. denn sie ist der Vortrupp der Massen und führt ihren Kampf mit den Methoden der Klassiker, welche geschöpft sind aus der Kenntnis der Wirklichkeit. Der junge Genosse. Alles das gilt nicht mehr. Im Anblick des Kampfes verwerfe ich alles, was gestern noch galt, kündige alles Einverständnis mit allen, tue das allein Menschliche. Hier ist eine Aktion, ich stelle mich an ihre Spitze. Mein Herz schlägt für die Revolution, hier ist sie. Die drei Agitatoren, schweig. Der junge Genosse, hier ist Unterdrückung, ich bin für die Freiheit. Die drei Agitatoren, schweig, du verrätst uns. Der junge Genosse, ich kann nicht schweigen, weil ich Recht habe. Die drei Agitatoren, ob du Recht oder Unrecht hast, wenn du sprichst, sind wir verloren, schweig. Der junge Genosse, ich sah zu viel, darum trete ich vor sie hin, als der, der ich bin und sage, was ist. Er nimmt die Maske ab und schreit, wir sind gekommen, euch zu helfen, wir kommen aus Moskau. Er zerreißt die Maske. Die vier Agitatoren, und wir sahen hin und in der Dämmerung sahen wir sein nacktes Gesicht, menschlich, offen und arglos. Er hatte die Maske zerrissen. Und aus den Häusern schrien die Ausgebeuteten, wer stört den Schlaf der Armen? Und ein Fenster öffnete sich und eine Stimme schrie, hier sind Fremde, jagt die Hetzer. So waren wir kenntlich. Und in dieser Stunde hörten wir, dass es Unruhen gäbe im unteren Stadtteil, und die Unwissenden warteten in den Versammlungshäusern und die Unbewaffneten in den Straßen. Er aber hörte nicht auf zu brüllen und wir schlugen ihn nieder, hoben ihn auf und verließen in Eile die Stadt. 7. Äußerste Verfolgung und Analyse. Der Kontrollchor. Sie verließen die Stadt. Die Unruhen wachsen in der Stadt, aber die Führung flieht über die Stadtgrenze. Eure Maßnahme. Die vier Agitatoren, wartet ab. Es ist leicht, das Richtige zu wissen, fern vom Schuss, wenn man Monate Zeit hat, aber wir hatten 10 Minuten Zeit und dachten nach vor den Gewehrläufen. Als wir auf der Flucht in die Nähe der Kalkgruben vor der Stadt kamen, sahen wir hinter uns unsere Verfolger. Unser junger Genosse öffnete die Augen, erfuhr, was geschehen war, sah ein, was er getan hatte und sagte, wir sind verloren. Der Kontrollchor, eure Maßnahme in den Zeiten äußerster Verfolgung und der Verwirrung der Theorie, zeichnen die Kämpfer das Schema der Lage, abzuwägen Einsatz und Möglichkeit. Die vier Agitatoren, wir wiederholen die Analyse. Erster Agitator, wir müssen ihn über die Grenze schaffen, sagten wir. Zweiter Agitator, aber die Massen sind auf der Straße. Dritter Agitator, und wir müssen sie in die Versammlungen bringen. Erster Agitator, also können wir unseren Genossen nicht über die Grenze schaffen. Dritter Agitator, wenn wir ihn aber verstecken und er wird gefunden, was geschieht, da er erkannt ist? Erster Agitator, es liegen Kanonenboote bereit auf den Flüssen und Panzerzüge stehen auf den Bahndämmen, um uns anzugreifen, wenn einer von uns dort gesehen wird. Er darf nicht gesehen werden. Der Kontrollchor. Wenn man uns trifft, wo immer es sei, schreit man, die Herrschenden sollen vernichtet werden und die Kanonen gehen los. Denn wenn der Hungernde stöhnend zurückschlägt, den Peiniger haben wir ihn bezahlt, dass er stöhnt und zurückschlägt. Auf unserer Stirne steht, dass wir gegen die Ausbeutung sind. Auf unserem Steckbrief steht, diese sind für die Unterdrückten. Wer den Verzweifelten hilft, der ist der Abschaum der Welt. Wir sind der Abschaum der Welt. Wir dürfen nicht gefunden werden. 8. Die Grablegung. Die drei Agitatoren. Wir beschlossen, dann muss er verschwinden und zwar ganz. denn wir können ihn nicht mitnehmen und nicht dalassen, also müssen wir ihn erschießen und in die Kalkgrube werfen, denn der Kalk verbrennt ihn. Der Kontrollko, fandet ihr keinen Ausweg? Die vier Agitatoren, bei der Kürze der Zeit fanden wir keinen Ausweg. Wie das Tier dem Tiere hilft, wünschten auch wir uns, ihm zu helfen, denn der mit uns gekämpft hat für unsere Sache, 5 Minuten im Angesicht der Verfolger, dachten wir nach über eine bessere Möglichkeit. Auch ihr jetzt denkt nach über eine bessere Möglichkeit. Pause. Also beschlossen wir, jetzt abzuschneiden, den eigenen Fuß vom Körper. Furchtbar ist es, zu töten. Aber nicht andere nur, auch uns töten wir, wenn es Not tut. Da doch nur mit Gewalt diese tötende Welt zu ändern ist, wie jeder Lebende weiß. Noch ist es uns, sagten wir, nicht vergönnt, nicht zu töten. Einzig mit dem unbeugbaren Willen, die Welt zu verändern, begründeten wir die Maßnahme. Der Kontrollchor erzählt weiter, unser Mitgefühl ist euch sicher. Nicht leicht war es zu tun, was richtig war. Nicht ihr spracht ihm sein Urteil, sondern die Wirklichkeit. Die vier Agitatoren. Wir wiederholen unser letztes Gespräch. Der erste Agitator. Wir wollen ihn fragen, ob er einverstanden ist, denn er war ein mutiger Kämpfer. Freilich, das Gesicht, das unter der Maske hervorkam, war ein anderes, als das wir mit der Maske verdeckt hatten, und das Gesicht, das der Kalk verlöschen wird, anders als das Gesicht, das uns einst an der Grenze begrüßte. Der zweite Agitator. Aber auch wenn er nicht einverstanden ist, muss er verschwinden, und zwar ganz. Der erste Agitator zum jungen Genossen. Wenn du gefasst wirst, werden sie dich erschießen, und da du erkannt wirst, ist unsere Arbeit verraten. Also müssen wir dich erschießen und in die Kalkgrube werfen, damit der Kalk dich verbrennt. Aber wir fragen dich, weißt du einen Ausweg? Der junge Genosse, nein. Die drei Agitatoren, so fragen wir dich, bist du einverstanden? Pause. Der junge Genosse, ja. Die drei Agitatoren, wohin sollen wir dich tun, fragten wir ihn. Der junge Genosse, in die Kalkgrube, sagte er. Die drei Agitatoren, wir fragten, willst du es allein machen? Der junge Genosse, helft mir. Die drei Agitatoren, lehne deinen Kopf an unseren Arm, schließ die Augen. Der junge Genosse, unsichtbar, er sagte noch im Interesse des Kommunismus, einverstanden mit dem Vormarsch der proletarischen Massen aller Länder, ja sagen zur Revolutionierung der Welt. Die drei Agitatoren, dann erschossen wir ihn und warfen ihn hinab in die Kalkgrube, und als der Kalk ihn verschlungen hatte, kehrten wir zurück zu unserer Arbeit. Der Kontrollchor, und eure Arbeit war glücklich, ihr habt verbreitet die Lehre der Klassiker, das ABC des Kommunismus, den Unwissenden Belehrung über ihre Lage, den Unterdrückten das Klassenbewusstsein und den Klassenbewussten die Erfahrung der Revolution. Und die Revolution marschiert auch dort, und auch dort sind geordnet die Reihen der Kämpfer. Wir sind einverstanden mit euch. Aber auch euer Bericht zeigt uns, wie viel nötig ist, die Welt zu verändern. Zorn und Zähigkeit, Wissen und Empörung, schnelles Eingreifen, tiefes Bedenken, kaltes Dulden, endloses Beharren, Begreifen des Einzelnen und Begreifen des Ganzen. Nur belehrt von der Wirklichkeit können wir die Wirklichkeit ändern.